solo nennt die Natur den Fleiß. Ihn ruft, ihn lacht sie an, ihn muntert sie durch Hoffnung auf, ihn muntert sie durch Hoffnung auf, ihm steht sie willig bei. Zum Guten und zu jedem.